Dokumentation. Erweiterungen. Flipper zu spielen ist etwas, was den Menschen mitunter Spaß gemacht hat. Da haben sie einen Ball ins Spiel gebracht und etwas ihnen Mögliches dafür getan, dass er im Spiel geblieben ist. Meiner Veranlagung habe ich es zu verdanken, dass ich in gewissen Situationen mit meinen Gedanken wie mit dem Ball in einem virtuellen Spiel umgehe, das dem Spiel Flipper ähnelt. Da habe ich mit jedem neuen Text auch einen neuen Ball ins Spiel gebracht. Mancher Punkt wird von mir erzielt. Die Summe der Punkte ergibt sich durch die Wertigkeit der getroffenen Aussagen. Es kommt mir in der Regel darauf an, eine Aussage gezielt zu treffen und nicht an der Sache vorbeizusprechen. Darum habe ich viele meiner Texte gekürzt. Nur der im Spiel gehaltene Ball führt zu den gewünschten Punkten, die ich brauche. Als Autor lese ich mir meine Texte genau durch. Ich habe diese Texte vormals als Protokolle der eigenen Gedanken erstellt. Doch nicht immer sind meine Gedanken stringent erschienen. Manches Wort hat einen sprunghaften Charakter. Dann habe ich den betreffenden Text mehrfach durchkämmt. Erst wenn ich klar erkannt habe, was an einem Text zusammengehört, habe ich ihn abgeschlossen. Alles Zusätzliche habe ich nach Möglichkeit im Nachgang entfernt, als ich die Schriften nachgearbeitet habe. Am Ende verfolge ich bei der Lesung meine Vision in der eigenen Vorstellung parallel zu ihr. Das bedeutet, dass ich meine Schriften auffasse. Ich lese sie Wort für Wort. Parallel erfahre ich, was die Worte mir bedeuten. So kommt es zu Momenten bei mir, die mich versorgen. Meine Kraft kann ich sammeln. Die Freude durchdringt mein Gemüt, sobald mir das eigene Verständnis für meine Sache gewachsen ist. Dank diesem Segen habe ich bald erkannt, was mir der einzelne Text wert ist. Im Nachgang lasse ich den Text so, wie er geworden ist. Dann stehen die Worte fest, eine Aussage habe ich gemacht. In Schlüssigkeit zu handeln, steht mir im Sinn.